So, jetzt geht's weiter mit knallharten Argumenten. Die sind also jetzt wirklich knallig. Da wird in der geistliche Gemeindeerneuerung einer Zeitung in der Schweiz wird Folgendes geschrieben. Die haben das veröffentlicht, deshalb kann ich das hier ruhig vorlesen. Musikalische Anbetung führt in die Gegenwart Gottes, wird da gesagt. Es ist wichtig, dass der Anbetungsleiter und der Pastor einer Gemeinde eng zusammenarbeiten. Soweit, so gut. Ich nehme jetzt nur noch Ausschnitte, auf die es ankommt. Ein gewisser Leiter dieser Gemeinde, ich will den Namen jetzt gar nicht nennen, sagt, der Leiter dieser Gemeinde, wir gehen davon aus, dass Anbetung in die Gegenwart Gottes führt. Daher stehen Anbetung und Evangelisation in einem engen Zusammenhang mit unserer Gemeinde, mit den Gottesdiensten. Am Sonntagabend machen die das immer, geben wir einen Anruf, einen Aufruf zur Lebensübergabe im Rahmen der Anbetung und nicht der Predigt, weil da die Herzen für Gott geöffnet sind. Das heißt, die Anbetung sieht dort so aus, es wird dreiviertel Stunde oder noch länger nur musiziert. Ja, da werden nur Lieder gesungen im Popcharakter und nicht gepredigt. Und er ist so überzeugt, dass diese Musik so stark göttlich ist, dass die Leute sich das Herz öffnen lassen. Und dann wird im Rahmen dieser Anbetungsstunde zur Lebensaufgabe aufgefordert. Also nicht überführt vom Wort Gottes, sondern von der Musik. Ja. Der Anbetungsleiter sagt Folgendes, das ist ein Interview. Er wird gefragt, ich höre bei dir viel Instrumentalmusik. Hast du damit besondere Erfahrungen gemacht? Er sagt, ich habe gemerkt, dass bestimmte Wirkungen des Heiligen Geistes nur eintreten, wenn ich mit dem Schlagzeuger zusammenspiele. Also nicht singe. Also ohne Text. Denkst du, der Geist Gottes kann mit Hilfe der Musik intellektuelle oder emotionale Blockaden umgehen? Er antwortet, bestimmte Noten und Harmonien bringen den Geist Gottes in Bewegung. Der Leiter der Gemeinde sagt Folgendes. Der Rock'n'Roll der Welt eine Sprache gegeben, die alle verstehen. Gott wird diese Sprache nehmen, um den Völkern das Heil zu vermitteln. Soweit die Kernaussagen dieses Interviews. Ich habe jetzt so die wichtigen Stellen rausgenommen. Also durch Musik wird der Geist Gottes in Bewegung gesetzt. Das war ja die Kernaussage. Und deshalb ja auch die Schlussfolgerung. Dann, da die Herzen so geöffnet werden, dann genügt es ja, wenn ich im Rahmen dieser musikalischen Anbetungsfeier, bevor ein Wort gepredigt wird, die Leute zur Lebensaufgabe aufrufe, die dann möglicherweise begeistert nach vorne kommen, die Hände heben. Und damit ist es dann wahrscheinlich getan. Die Lebensübergabe ist dann passiert. Ob das jetzt auf geistlicher Ebene oder auf emotionaler Ebene ist, das mögen Sie sich selber beantworten. Ob das der Geist Gottes ist oder ein anderer Geist, das mögen Sie sich selber beantworten. Das waren jetzt nur, wie gesagt, die Aussagen. Eine Klavierlehrerin schrieb mir vor kurzem, lieber Bruder, zwar ist die Hartnäckigkeit und Raffinesse, mit welcher der Geist der Verführung in Gemeinden wirkt, kaum zu überblicken, doch darf man das nicht lähmen. Jesus hat am Kreuz gesiegt und das ist unsere Freude, aber auch unsere Motivation, zu informieren und zu ermahnen, wenn man mit weltlichen Praktiken in der Gemeinde arbeitet und Erfolg verbuchen will. Ich habe zig Jahre lang Musik unterrichtet, weiß um die mögliche Stimulierung, verteile aufklärende Schriften in der Gemeinde, Ergebnis gleich null. Anderthalb Tage fand ein Lobpreisseminar statt, nun heißt der junge Pastor geradezu besessen in die Gemeinde beim Singen, heizt die Gemeinde an, schnell, laut, mit rhythmischen Klatschen und so weiter. Eine Rockband wird kommen. Mein Bruder schickte mir gutes Material und ihre Adresse. Die gleichen Warnungen von verschiedenen Experten finde ich als Information schon wichtig, obwohl die große Welle der Verführung nicht mehr aufzuhalten ist. Doch Gott wählt sich auch inmitten all seiner Wirrnis, der Wirrnis immer wieder Menschen aus, denen er durch seinen Geist die Augen öffnet. Sollten Sie mir einen Traktat oder dergleichen schicken können, wäre ich Ihnen dankbar und so weiter. Also nochmal ein Brief bezüglich, ja, und jetzt kommt das Eigentliche, was ich Ihnen auch noch sagen wollte. Eine Ausführung von IABC, Befreiung von Irrlehren der christlichen Rock- und Popmusik, das lege ich aus, das können Sie irgendwie mal lesen, es wird einfach zu lang. Aber noch eine sehr wichtige Aussage von einem leitenden Bruder, der ist Pastor und hat eine sehr leitende Stellung, großleitende Stellung, gerade in evangelikalen Gemeinden, hat sich selber viel mit Musik befasst, auch Lieder gemacht. Manche sind auch sehr gut. Und er hat auf einem Kongress Folgendes gesagt, und das ist veröffentlicht worden in IDEA, deshalb darf ich das hier vorlesen. Ich will den Namen aber nicht nennen. Spielt auch keine Rolle. Es geht ums Prinzip. Wir müssen es prüfen. Da heißt es unter anderem, so hat er gesagt, es gibt keine christliche Musik. Christliche Musik in Anführungsstriche. Ein Schwerpunkt der Konferenz für die Familie im Jahr der Familie bildete die Musik. Nach Einschätzung von diesem Besagten, der auch Komponist und so weiter ist, zahlreicher moderner christlicher Lieder bekannt ist, könnten Christen alle Stilarten von Musik hören oder selbst machen. Die christliche Musik gibt es nicht. Alle heute gängigen Stile, ob Klassik, Rock und so weiter, hätten ihre Wurzeln im Heidentum. Zu einer christlichen Musik werde sie dann, wenn Christen musizierten, entscheiden für ihn die Fragen, wen will ich damit erreichen und was will ich mit ihr bewirken. Auf diese Weise komme man zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Musik. Also grundsätzlich jeder Musikstil hören und ausführen in der Gemeinde, denn zu einer christlichen Musik wird es dann, wenn Christen musizieren. Die Musik ändert sich dann schlagartig und es wirkt dann eben in einer geistigen Richtung demnach. So sagt er, und ich habe ihm einen langen Brief geschrieben daraufhin, er hat mir leider nicht geantwortet, nachdem ich einige Wochen gewartet hatte, ob Leserbriefe kommen, aber die Leute schlucken alles. Offenbar muss man ja annehmen, dass sie damit einverstanden sind, was er sagt, und dass also das wohl dann so sein muss. Das waren jetzt also, wie gesagt, mal Aussprüche von Leuten. Ja, vielen Dank für die Worte, die wir hören konnten eben. Die gehören direkt zu unserem Thema. Ich knüpfe da ruhig nur mal kurz an. Es geht ja um Freude, und zwar um unterschiedliche Qualitäten von Freude. Freude ist ja nicht gleich Freude. Es gibt ja verschiedene Freuden. Was wir eben gehört haben, war die Freude im Herrn, die ja bekanntlich unsere Stärke sein sollte, wie die Schrift sagt. Und da ist es ja so, im musikalischen Bereich soll ja auch Freude immer wieder das Thema sein. Und wenn man mit Leuten spricht aus der Rockszene, aus der sogenannten christlichen Rockmusik, dann meinen die natürlich, ja, wir vermitteln doch auch Freude. Und die haben einen tollen Spaß daran, wenn die Musik machen. Die haben wirklich Freude daran und vermitteln jetzt diese Freude, die sie haben, auf die Gemeinde. Und das kommt natürlich unterschiedlich an. Woran liegt das jetzt? Das müsste man fragen. Und das ist hochinteressant, denn diese Freude, die jetzt durch die Rock- und Popmusik vermittelt, hat ja ihren Ursprung in einer Freude, die alles andere ist als die Freude im Herrn. Sondern das ist letztlich die Freude an der Welt, die Freude am Amüsierbetrieb, die Freude, die man hat, wenn man, naja, wenn sie im Karneval, wurde von auch gesagt, wenn sie im Karneval mal rumgehen, da sitzen die auch bei Wein und alkoholischen Getränken und haben einen Heidenspaß und sind freudig bewegt dabei. Singen entsprechende Lieder, wir werden die doch untersuchen. Sie singen sicherlich keine Heilslieder und sie singen auch keine Melodien der Art, mit entsprechenden Texten, sondern sie haben ein ganz anderes musikalisches Vokabular, das eben zu dieser Freude passt. Und wenn man Musik in der Gemeinde verbreitet, die aus dem Disco-Bereich kommt, die ein ganz andere Freuden, in Anführungsstrichen, vermittelt, als die Freude im Herrn, das ist die Freude am Amüsieren. Die Freude an der Weg ist eine körperliche Musik. Ja, wir werden das noch näher untersuchen. Ich wollte es nur anknüpfen an das, was wir gehört haben. Das ist nämlich unser Thema. Es geht hier um Vermittlung von Freude. Und die Qualitäten der Freude sind sehr unterschiedlich. Und wir in der Gemeinde wollen vermitteln ja die Freude im Herrn. Das ist ja was ganz anderes. Diese Freude ist völlig anders gepolt. Und das müssen wir also wissen, dass die Freude aus dem Disco-Bereich und aus dem Schlag und aus der Tanz- und Unterhaltungsmusik eine ganz andere Freude vermittelt. Das ist die Freude am Amüsement. Ja? Da wird vermittelt eine Unverbindlichkeit. Wir werden darauf noch eingehen, wenn wir zu sprechen kommen, über die musikalischen Parameter, Melodieteile, musikalische Module, sage ich immer, die diese Emotionen vermitteln. Da gibt es ganz bestimmte musikalische Module, sage ich immer, ja, Motive, ein musikalisches Vokabular gewissermaßen, das ganz bestimmte Emotionsrichtungen beinhaltet, weil sie aus dieser Emotion heraus entstanden und auch entsprechende Emotionen auf die Hörer übermitteln. Das ist nun mal so. Da gibt es objektives Beweismaterial, würde ich mal so sagen, eine Musiksemantik, ja, die Bedeutung von Worten wissen wir, ja. Und hier gibt es auch Bedeutung von musikalischem Vokabular, von musikalischen Modulen. Was ist ein Modul? Ein Modul ist ein zusammengesetztes Teil aus verschiedenen Einzelbausteinen. In der Elektronik braucht man das ja sehr viel, nicht? Wenn Sie einen Halbleiter haben, ja, einen Baustein, haben Sie mehrere Halbleiter und koppeln die, sagen wir, zu einem Gleichrichter, ja, ein vierfaches Ventil. Dann haben Sie ein bestimmtes Modul. Das können Sie nicht für alles verwenden, sondern für nur bestimmte Zwecke. Den Transistor selbst oder das Halbleiter können Sie für verschiedenste Zwecke benutzen. Das ist der Baustein. Oder wenn Sie haben einen Mauerstein, ja, mit dem kann ich alles Mögliche machen. Der ist noch wertneutral. Aber wenn ich eine Mauer davon gebaut habe, dann ist das ein Modul. Diese Mauer kann ich nicht für alles verwenden. Die hat bestimmten Verwendungszweck. Ja, ich werde mir diese Mauer nicht im Schlafzimmer stellen. Oder wenn Sie jetzt sehen, wie ein Haus zusammengesetzt wird. Diese Fertigbauhäuser kennen Sie ja nicht. Dann kommt da so eine große Wand an, die wird dann mit dem Kran hingesetzt. Ja. Und was sehen Sie an der Wand? Aha, da sind Fliesen dran, da ist ein Waschbecken, da kommt das WC hin. Das sieht man alles schon, alles eingebaut. Nicht? Es wird nur noch verbunden. Ja, diese Wand hat ein Modul, hat einen bestimmten Zweck. Diese Wand wird nicht die Schlafzimmerwand werden. Ja, sie ist für diesen Zweck bestimmt. Ja, und eine andere Wand ist für diesen Zweck bestimmt. Das sind Module. Die einzelnen Steinchen sind wertneutral. Aber sobald ich etwas zusammensetze für einen Zweck, hat es einen ganz gerichteten Zweck. Das gibt es in der Musik auch. Wir haben ganz bestimmte Musikbausteine, die für eine ganz bestimmte emotionale Richtung konzipiert sind. Und so wirken sie auch. Und wenn ich jetzt Musikmodule, wie ich so sage, die aus der Disco- und Rockmusik ihren Ursprung haben, verwende und darauf geistliche Texte, die mögen noch so gut sein, verwende, ein Emotionsträger mit geistigen Texten versehe, dann bekommen die geistigen Texte eine andere Richtung, eine andere emotionale Richtung. Ich sehe gewissermaßen die Texte jetzt durch die emotionale Brille dessen, was die Emotion von Musik mir vermittelt. Und diese Brille ist eben die Freude am Amüsement, nicht die Freude im Herrn. Das heißt, hier wird ein falsches Gottesbild vermittelt. Wir müssen uns das mal vor Augen halten. Ich komme da noch im Einzelnen drauf zu sprechen. Mir war jetzt nur der Anknüpfungspunkt wichtig, weil wir das gehört haben und das jetzt mal in Musik umsetzen wollen. Ja, wir kommen da noch ausdrücklich drauf. Es geht um die objektiven Merkmale der Wirkung von Musik auf die menschliche Psyche. Ja, und das muss man mal im Detail untersuchen. Das ist hochinteressant. Aber ich muss jetzt noch zum Thema kommen, was für jetzt vorgesehen ist, und werde das ein bisschen raffen, weil wir sonst zeitlich doch nicht durchkommen. Es geht darum, dass wir jetzt hinterfragen, woher kommt die Musik? Ich habe 10 Jahre am Gymnasium als Musiklehrer unterrichtet, neben meiner Hochschultätigkeit. Und das war für mich immer sehr interessant, was die jungen Leute in der 11. und 12. Klasse zum Beispiel über Musik denken, wie die Musik hören, wie sie Musik aufnehmen. Ja, und wir haben ja vorhin gehört, was ich Ihnen vorgelesen hat über den Stellenwert der Musik bei jungen Menschen. Der hat einen hohen Stellenwert. Sonst würden die auch nicht dauernd im Pausenhof rumlaufen mit den Walkmans. Nicht? Die akustische Babyflasche, wie ich immer sage. Und das hat einen hohen Stellenwert. Natürlich nehme ich ausführlich auch diese Rock-and-Pop-Musik unter die Lupe. Wir untersuchen das nach allen Richtungen. Und das wollen die auch. Die sind hochbegeistert, wenn ich über Rockmusik spreche. Und sind dann entsetzt über das, was ihnen da offenbart wird. Die wollen es gar nicht glauben. Und ich sage dann immer, wenn wir das Wesen einer Sache untersuchen wollen, dann müssen wir zum Ursprung gehen, zu den Quellen. Also jetzt hören wir mal nicht drauf, was Leute über Rockmusik sagen. Es wird viel geschimpft und so weiter, nicht? Am meisten die Eltern vielleicht. Und das wollen wir jetzt mal ganz außer Acht lassen. Jetzt gehen wir mal zu den Quellen. Und das befragen wir doch mal die Rockstars selber. Was sagen sie aus über sich und ihre Musik? Denn da ist ja die Quelle. Zunächst mal. Und dann lese ich vor die Interviews, die geführt worden sind mit Rockmusikern, was sie aussagen über sich und ihre Musik. Und das wollen die gar nicht glauben, die Jungs und Mädchen. Was, das haben die gesagt? Wollen sie nicht glauben? Ich sage, ja, ich versetze mich dann immer in ihre Stufe. Ich sage, ja, ich habe mich auch gewundert, was da alles drin ist. Das ist erstaunlich. Habe ich früher auch nicht gewusst. Aber das ist, haben die so gesagt. Jetzt müssen wir das mal untersuchen. Was ist dahinter? Und dann analysieren wir das. Und da gibt es etliche, die sagen, ja, dann wollen wir das nicht mehr. Es scheiden sich bereits da die Geister. Ja, und das wollte ich Ihnen doch nochmal eben in einigen Aussichten vorsagen. Zum Beispiel Jimi Hendrix, ein berühmter Rockgitarrist, sehr bekannt. Der wusste, was er tat. Jimi Hendrix sagte am 3. Oktober 1969 gegenüber Life Magazine, diese Zeitschrift, Stimmungen entstehen gerade durch Musik, weil die Musik selbst eine seelische Angelegenheit ist. Im gleichen Interview betonte er auch, man hypnotisiert die Leute und bringt es so fertig, dass sie in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren. Einen Zustand, der durch und durch positiv ist. Wie bei Kindern, die wie selbstverständlich auf Höhen leben. Und wenn man die Leute nach ihrem schwächsten Punkt, an ihrem schwächsten Punkt erwischt hat, kann man in ihr Unterbewusstsein alles predigen, was man will. Ein Musiker, der in dieser Art Verkündiger ist, benimmt sich dann wie ein Kind, das nicht lange genug vom Erwachsenen geführt und nicht in ausreichendem Maße von seinen Erziehern geprägt wurde. Hochinteressant. Die Leute werden also durch Musik in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Regression nennen das die Psychologen. In ihren Kindheitszustand. Ja? Walkman. Die akustische Babyflasche, sag ich immer. Ja? Und dann kann man ihnen predigen, das Unterbewusstsein, was man will. Der hat gewusst, was los ist. Er hat noch andere Aussagen gemacht. Ich werde noch mehr davon vorlesen, an anderer Stelle. Weitere Aussagen. Andere Superstars in Woodstock waren Crosby, Stills, Nash und Young. David Crosby brachte in einem Gespräch mit den Rolling Stones Magazin, das ist auch eine Zeitschrift, seine Absichten klar zum Ausdruck. Doppelpunkt. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, ihre Kinder zu klauen. Er meint die Eltern. Das ist das Einzige, was man tun kann. Wenn ich das so sage, meine ich natürlich nicht Kindesentführung. Nein, ich meine eine Veränderung des Wertgefüges, durch die die Kinder ihren Eltern entfremdet werden. Verschärfung des Generationskonfliktes. Botschaft der Rockmusik. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ein anderer Plattenkünstler sagte einmal, schnapp sie dir, solange sie noch jung sind, und mach dir ihre Gedanken gefügig. Der 25 Jahre alte Ray Manzarek meinte, die Hölle scheint mir viel faszinierender und attraktiver zu sein als der Himmel. Man muss zur anderen Seite durchstoßen, um alles zu erreichen. Jetzt Anmerkung des Verfassers. Die perverse und grause Erlösung, von der sie singen, aber auch die stumpfsinnige Sprache, mit der sie kommunizieren, spiegelt die seelische Suche der Doors, das ist die Gruppe, und ihre jugendliche Konfusion wider. Jetzt wird noch berichtet von Altemorgen, von diesem Musikfestival, wo es da hochherging, wo jemand ermordet wurde auch, während auf der Bühne Sympathy of the Devil gespielt haben, Sympathie für den Teufel. In einem Interview sagte Cooper gegenüber dem Circus Magazine im Februar 1972, auch eine Zeitschrift, die Basis unserer Gruppe ist die Rebellion. Einige der Kinder, die uns zuhören, sind wirklich verwirrt, aber sie schauen zu uns auf, weil ihre Eltern uns hassen. Interessant. In einem anderen Interview, das 1981 stattfand, legte er seinen Standpunkt noch genauer dar. Mein Publikum will von mir genommen werden, so wie ein Triebtäter sein Opfer nimmt. Die Beziehung zwischen mir und den Zuhörern ist hochgradig sexuell. Ein Publikum auf diese Weise zu beherrschen, ist eine gewaltige und befriedigende Erfahrung. Das sind also die Aussagen der Musiker selber. Man muss das schon mal durchdenken. Ansgar Järntrup berichtet über Sex, Drugs und Rock'n'Roll, Anmerkung zum Ausdruck von Rock und Pop, in einer pädagogischen Zeitschrift Musik und Unterricht folgendes. Trotzdem liegt der Hauptausdruck speziell von Rockmusik in der Stimulation von gesamtkörperlicher Bewegung. Und ihre Wirkung zielt nicht selten darauf ab, dabei die Bewusstseinskontrolle auszuschalten. Jetzt kommen wir noch zu sprechen, unter anderem über Technomusik und EBM-Musik, das heißt Elektroindustrial-Body-Musik, also motorische Tanzmusik, indem man die Stilarten beschreibt. Interessant ist ja auch der Ausdruck Elektronik-Body-Musik, elektronische Körpermusik, weil diese Musik eben vorwiegend auf den Körper wirkt. Wir werden später noch untersuchen, warum. Weitere Äußerungen der Musiker über ihre Musik. Musiker der amerikanischen Formation Chromosome zu ihrer Industrialmusik, das ist diese. Es geht um die Verschmelzung von Mensch und Maschine, sagt einer. Um die Manipulation des Menschen durch die Maschine. Wir werden dann an praktischen Beispielen noch sehen, wie das funktioniert. Dirk Evans von der IBM-Formation Klinik aus Belgien sagt Folgendes. Das Element der Konfrontation gehört zu unserer Musik. Es liegt in der Brutalität der Klänge und Rhythmen. Die Hauptzielrichtung unserer Musik liegt in dem Versuch auszudrücken, dass Hoffnung, Liebe, Angst und Hass in jedem Leben zu sehen ist. Ich mag die dunkle Seite des menschlichen Geistes. Ich habe in meinen Texten keine besondere Botschaft. Ich schreibe sie für mich selbst. Dann Gilbert C. aus Berlin zu ihrer IBM Music 1983. Es geht uns in unserer Musik weniger um die Magie als darum, sich selber immer wieder zu prüfen und aus irgendwelchen eingefahrenen Linien auszubrechen, also um geistig lebendig zu bleiben. Es geht darum, Grenzen zu durchbrechen, um eigene Barrieren abzubauen, umso mehr aus sich herauszugehen, damit die eigenen Dinge umso mehr herauskommen und damit man der Macht, die uns umgibt, in Klammern Gesellschaft, Staat, Religion, mehr entgegensetzen kann. Also wieder Rebellion, ja? Ist das Motto. Es darf bei unserem Titel ruhig schon mal düster und negativ klingen, wie zum Beispiel in Spellbound oder Blut in Lace. Wir sehen die Welt ebenso. Aber die meisten Leute glauben halt immer noch, dass auf der Welt alles in Ordnung ist. Aber sie wollen eben die Sicht, die sie haben, übertragen, die Brille, die sie aufhaben. Ja? Das ist natürlich nicht die Freude im Herrn, nicht? Jörg Kneutgen von der Koblenzer Dark-Gruppe, The House of User, uns beeinflusst bei der Arbeit vieles. Für mich ist die Welt dämonisiert. Wir leben in ständiger Bedrohung. Daraus resultiert unsere Musik. Sie soll den Hörer aus dieser für ihn im Grunde genommen fremden Welt lösen. Wie es eine fesselnde Geschichte oder ein spannender Film kann. Erlösung durch Mythos, ne? Unsere Musik ermöglicht eine Flucht aus der Realität, indem sie diese überdehnt. Flucht aus der Realität, ja? ist der Mythos der Rock-and-Pop-Musik, ja, der Schlagermusik, eine heile Welt vortäuschen, ja. Und das ist auch das Merkmal der populären Schlager. Weiter, Sängerin Patricia Nigani von Aurora Sutra zu ihrem Dark Electro. Sie sagt, mit unserer Musik wollen wir Harmonie ausbreiten. Mit unseren Texten wollen wir unsere gedankliche Welt den Hörern näher bringen. Unsere Lebensvorstellung wurzelt in Lehren, die unter dem Begriff Esoterik zusammengefasst sind. Das ist sehr deutlich. Wobei unsere Esoterik genauso vielschichtig gemeint sein soll, wie unter dem Wort Religion. Haben wir wieder die Vermischung. Francesca Nicol von Ataraxia, Italien, zu Darkmusik. Vielleicht ist diese Musik der einzige Weg der Kommunikation zwischen den Lebendigen und den Toten. Zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit. Zwischen der realen und der mystischen Welt. Ist ja was dran, ne? Zu den Songtexten. Kurzer Einblick. Electronic Body Musik. Schreibt der Verfasser hier, der Vortrag in englischer Sprache kann man wegen des Geschreis und der bewussten Verzerrung selbst mit Textvorlage kaum verfolgen. Wir wissen, dass ja bei der Rockmusik der Text sehr schwer verständlich sind, weil die musikalischen Parameter, besonders die tiefen Bässe und so weiter, sind so im Vordergrund gerückt und so dominant. Und dann noch die schrillen Klänge der Gitarren, der verzerrten Gitarren, bewusst verzerrte Gitarren. Und was alles drum und dran hängt, ist so laut, dass der Text nur so im Hintergrund als Beigabe ist, ja. Aber wenn man die Texte liest, spricht das natürlich auch Bände. Die Texte beweisen es auch, dass diese Musik eben als Textträger für solche Texte geeignet ist. Brain Dead, Gehirntod, ne? Ein Titel, ja? Da heißt der Text zum Beispiel, durchlebe deine Depressionen, durchlebe deine Hingabe, durchlebe deine Aggression, durchlebe deinen Abbruch und fühl die Sünden des Lebens. Was wird gewesen? Was wird kommen nach deinem Gehirntod? Darum heißt der Titel Brain Dead. Dann Fall Out, auch ein Titel. Nach Situationen wie Krieg, kosmischen Ereignis und der absoluten Aufhebung sämtlicher Glaubensrichtungen wird auf unserem Planeten nur noch das eine Gesetz zum Überleben gelten. Doppelpunkt. I am God. Ich bin Gott. Wie heißt es in der ersten Verführung im Paradies, wo die Schlange kam? Ihr werdet sein wie Gott. Soweit erstmal ein kleiner Einblick in die Szene der Professionellen, wie man so schön sagt. Jetzt geht's weiter. Wir sollen das ruhig nochmal hören, weil das sind die Quellen. Page, der berühmte Rockgitarrist von Led Zeppelin. Eine berüchtigte Gruppe. Page betreibt neben der Musik auch einen okkulten Buchladen. Der Gitarrist, der auch Zehnmeister ist, hochinteressant, erklärte dazu, es gab eine gute Sammlung okkulter Literatur in London und ich war es leid, zu all den verschiedenen Stellen gehen zu müssen, um die Bücher zu bekommen, die ich wollte. Der hat sich also sehr mit Okkultismus befasst, mit Zehnmeditation und dergleichen, ja. Wir müssen deshalb hinterfragen, weil wir wissen müssen, was ist die Lebenshaltung, was ist die Philosophie, die Lebensanschauung dieser Musiker? Ihre Musik ist ja nicht anders. Sie vermittelt ja ihr Lebensgefühl, ihre Emotionen. Es ist wichtig, was denken sie, was fühlen sie, wer sind sie? Dieses Lebensgefühl, was sie haben, ihre Weltanschauung damit letztlich, wird übertragen in emotionalen Bereich durch Musik. Wir müssen als Christen prüfen, ob das mit unserer Lebensanschauung überhaupt in irgendeiner Weise vereinbar ist. Hier nur noch ein schockierendes Beispiel für Backward Masking. Sie kennen das, diese Rückwärtsbotschaften. Da wird also, wenn man die Platte rückwärts laufen lässt, dann kommen also Texte zum Vorschein, die dann irgendwelche Fluche oder Lobpreisungen Satans oder dergleichen haben. Da gibt es etliche Beispiele, ich will die nicht alle vorführen. When Electric Came to Arkansas, der Gruppe von Black Oak in Arkansas, gibt der Sänger an einige Stellen seltsame Laute von sich. Rückwärts abgespielt wird daraus Satan, Satan, Satan. He's God, he's God, he's God. Satan, Satan, Satan, er ist Gott, er ist Gott. Gibt mal andere Beispiele, das ist nur ein Beispiel. Wer sich dafür interessiert, Ich habe hier einen Haufen Bücher, wo man das nachlesen kann. Ich habe hier auch kopiert etliche Exemplare der Literatur, die ich zu diesem Thema gelesen habe. Das sind etwa so 70 Bücher, wo dieses Thema behandelt wird. Wer das mal prüfen möchte, möge sich so eine Liste mitnehmen. Ja, ich sagte schon, Sie sollen nicht alles glauben, was ich sage. Prüfet und das Gute behaltet, heißt es immer nicht. Aber das, was ich Ihnen jetzt vorlese, ist ja schon mal der Prüfung wert, weil das ja jetzt original ist. Das sind ja Worte von diesen Leuten, die Sie gesagt haben. Nicht? Jetzt sagt Jimmy Page Folgendes, der Mann, der also mit Zehnmeister auch ist. Jimmy Page, der entscheidende Faktor für jede erfolgreiche Rockmusik, Rockband, ist Energie. Doppelpunkt. Die Fähigkeit, Energie auszusenden. Energie vom Publikum zu empfangen und sie wieder zurückzugeben. Ein Vorgang, der bei jedem ausübenden Künstler, auch im klassischen Bereich, gegeben ist. Ja, das ist die Korrespondenz mit dem Publikum. Die tritt irgendwo mal ein innerhalb eines Konzertes. Da merkt man, oh, jetzt sind sie eins. Da spielt man ganz anders, weil das Publikum mit inspiriert gewissermaßen. Bei jedem guten Konzert ist es da. Ich habe das selbst erlebt als Pianist früher in Klavierkonzerten. Man spricht dann von wohlgelungenen Interpretationen, nicht? Und das ist beim Rock natürlich auch der Fall, nur dass hier eben andere Geistesrichtungen vermittelt werden. Ein Rockkonzert ist in Wirklichkeit nichts anderes, sagt er, als ein Ritual, bei dem psychische Kraft freigesetzt und umgesetzt wird. Konzerte von Led Zeppelin beruhen im Wesentlichen auf Lautstärke, Wiederholung und Rhythmus. Richtig. Sie haben viel Ähnlichkeit mit der Trance-Musik Marokkos, die in ihrem Ursprung und Zweck magischen Charakter ist. Deutlich genug. Jede Kunstmusik, Malerei und Literatur ist ursprünglich Beschwörung und Magie, die dazu benutzt wird, bestimmte Ziele zu erreichen. Das trifft oft zu, ich würde aber sagen, jede nicht. Im Led Zeppelin-Konzert ist das Ziel Energie bei den Spielern und beim Publikum. Um das zu erlangen, muss man die Quellen magischer Kraft anzapfen. So gefährlich das auch sein macht. Gibt dazu. Die Quellen magischer Kraft anzapfen, so gefährlich das auch sein mag. Der Mann wusste Bescheid. Weiter Ausspruch, Jimi Hendrix, von dem wir vorhin schon gehört haben. Bestimmte Stimmungen, Atmosphären, werden durch Musik erzeugt. Der Musik hat eine nur ihre eigene Spiritualität. Du kannst die Leute mit Musik hypnotisieren. Und wenn du sie an ihrem schwächsten Punkt erwischt, kannst du mit ihnen in das Unterbewusstsein predigen, was wir ihnen sagen wollen. Ähnlich, was er schon aussagte. Ein sehr interessanter Ausspruch auch von Keith Richard gegenüber der Zeitschrift Rolling Stone, eine Zeitschrift über die Rolling Stones, betonte Gitarrist Keith Richard, Doppelpunkt, jetzt kommen seine Aussprüche, schwarze Magie ist etwas, das jeder erforschen sollte. Da liegen große Möglichkeiten drin. Viele Leute haben damit gespielt. Jeder hat davon etwas in sich. Der Mann wusste Bescheid. Was hat Jesus gesagt in Johannes 14, 30? Es kommt der Fürst dieser Welt, aber er hat nichts in mir. Der Fürst der Welt hatte wirklich nichts in Jesus. Frage an uns, was hat er in uns? Und das, was er in uns hat, das Programm, das wir geerbt haben vom Sündenfall her, das ist sein Programm, das ist die Software. Und dieses Programm, das ist der Brückenkopf, auf dem hier angespielt wird. Jeder hat davon etwas in sich. Und diese Komponente im Menschen, die wird euphorisiert, die wird aufgeheizt, die wird bestärkt. Der Mann wusste das. Peter Hamel, er hat ein Buch geschrieben über die östlichen, fernöstlichen Länder, hat deren Musik erforscht und es gibt ein Buch darüber, ich kann das noch vorstellen. Er schreibt Folgendes: Durch den Rhythmus erwacht das magische Bewusstsein. Durch den Rhythmus erwacht das magische Bewusstsein. In deinem Buch Durch Musik zum Selbst heißt es: Wenn der Rhythmus begeistert, erwacht das magische Bewusstsein. Wenn der Rhythmus begeistert, erwacht das magische Bewusstsein. In diesen Einblicken verwundert es nicht, dass Keith Richard beobachtete, dass die Lieder der Stones, Rolling Stones, die hier heute auch noch rumreisen, oft ganz spontan entstehen, ähnlich einer Inspiration bei einer spiritistischen Sitzung. Er erklärte, dass die Lieder in großer Zahl aus den Songschreibern herauskommen, wenn sie nur ein williges und offenes Medium sind. Wir haben ja die Medialität, Inspiration. Ich brauche nichts weiter dazu sagen. Soweit jetzt mal diese Aussagen. Es gibt noch mehr deren. Ich kann sie nicht alle vorlesen, das würde so viel Zeit kosten. Düstere Ahnungen werden wach, wenn Jimmy Page offen verkündigt, wieder seine Worte. Magie ist niemals gut oder böse, schwarz oder weiß, sondern einfach eine Methode, der dämonischen Wirklichkeit teilhaftig zu werden und diese für sich zu erschließen. Viele Rockmusiker sind ja gewissermaßen in die Schule gegangen von Aleister Crowley, das ist einer der größten Satanisten des letzten Jahrhunderts gewesen, der also gesagt hat, der magisch lebende Mensch versucht, die höheren Mächte, die er um sich herum wahrnimmt, sich zu unterwerfen und sich nutzbar zu machen, so sagt er. Er hat dann auch über Musik geschrieben, was in Musik drin sein muss, damit das stimmt, nämlich die Wiederholungen und das alles, eben die Symptome der Rockmusik. Starke Gefährdung der Rockmusiker, sich dämonischen Mächten auszusetzen und dem Okkultismus zu verfallen, wird in Rock und schwarzer Magie, Spotlight, Oktoberausgabe 1978, deutlich hervorgehoben. Da heißt es: Kreativität, emotionales über sich hinausgehen, explodierende Energie, Trance und sich total ausgeben, Attribute, die jede Rockshow beherrschen und denen jeder Rockmusiker unterliegt, sind gleichwohl Attribute der Magie. So ist der Schritt nicht weit, den Künstler und Musiker unternehmen müssen, um sich den dunklen Mächten der Magie zu stellen, sie herauszufordern, sie dienlich zu machen und ihnen zu begegnen. Bob Larsen, dieser ehemalige Rockmusiker, der zum Christentum sich bekehrt hat, er berichtet, jetzt seine Worte: Mit meinen aus Erfahrung erworbenen Wissen über dämonische Kräfte, die in der Rockmusik präsent sind, sagt er, stehe ich nicht allein. Eine der unheimlichsten Geschichten, die ich jemals gehört habe, wurde mir von einem Freund erzählt, der unter Drogenbenutzern und Dropouts arbeitet. Mehrere Wochen lang verkehrte er mit einem 16-jährigen Jungen, der angab, mit dämonischen Geistern in Kontakt zu stehen. Eines Tages bat er meinen Freund, das Radio einzuschalten und einen Sender einzustellen, der Rockmusik brachte. Während sie zuhörten, konnte der Teenager, bevor überhaupt der Sänger zu singen begann, die Worte von Songs erzählen, die er niemals zuvor gehört hatte. Als er gefragt wurde, wie er das zustande bringe, antwortete der 16-Jährige, dass die gleichen dämonischen Geister, die er kenne, diese Songs inspiriert hätten. Er erklärte ebenfalls, dass er auf seinen LSD-Trips Dämonen hören könne, die einige von genau denjenigen Songs singen, die er bereits erst später auf Aufnahmen von Acid Rock Gruppen, also Drogenrock ist das, hörte. Das wirft ein bisschen ans Licht auf die Inspiration und die Herkunft. Viele Gruppen schreiben ihre Songs unter Drogeneinfluss, das weiß man ja. Einige geben zu, die Inspiration für ihre Komposition durch eine Macht zu erhalten, die Musiker bzw. die Band kontrolliert. Mac Bolan, Lead-Gitarrist und Songschreiber von T-Rex, sagte, er habe 2 Jahre lang in Paris mit einem schwarzen Magier zusammengelebt, von dem er das Ausüben derjenigen Magie erlernt habe, auf welche er den Erfolg einiger seiner Plattenaufnahmen zurückführe. Bolan brachte Englands Teenager in Rex Days. In innerhalb Jahren verkaufte er 18 Millionen Platten. Die Tageszeitungen berichteten von T-Rex-Konzerten, bei denen die eine Hälfte des weiblichen Publikums in tiefer Ohnmacht lag, während sich die andere in Schreikrämpfen wand. Mac Bolan starb bei einem mysteriösen Autounfall in England. Die zweifellos größten Einfluss auf die Rockmusik haben die Beatles ausgeübt. Tony Sheridan, der 1962 im Star Club in Hamburg mit den Beatles zusammenspielte, lüftete das Geheimnis, auf dem der unheimliche Erfolg dieser Gruppe basieren konnte. Sheridan berichtete, dass John Lennon sich 1962 sehr stark für okkulte Dinge interessierte und wie er selbst mit den Beatles in Hamburg in einer spiritistischen Sitzung gewesen sei. Dort habe ihm Lemmon gesagt, Doppelpunkt, ich weiß, dass die Beatles Erfolg haben werden, wie noch keine andere Gruppe. Ich weiß es genau. Denn für diesen Erfolg habe ich den Teufel meine Seele verkauft. 1963 landeten die Beatles weltweit tatsächlich einen Hit nach dem anderen und leiteten so die Beatlemanie ein, die forthin Schlagzeilen, Superlative und Umsatzrekorde bereitete. Nach einem AC/DC-Konzert mit der Irrsinnsshow des Gitarristen Angus Young wurde dieser gefragt. Frage, woher kriegst du deine Energie? Antwort, von dort oben. Er zeigt nach oben. Frage, von dort oben? Antwort, entweder von dort oben oder von dort unten. Wahrscheinlich von dort unten. Dort oben gibt es nämlich keinen Rock'n'Roll. Der Journalist fügte trocken hinzu, tröstend zu wissen, dass wir jetzt in den Besitz der Erklärung zur LP-Titel Highway to Hell sind. Also der Weg zur Hölle. Jean Bands Kollege Cliff Williams verrät weitere Einzelheiten. Er sagt, Angus befindet sich wie in Trance, wenn er seine Wahnsinns-Soli spielt auf der Gitarre. Er kann sich hinterher an nichts mehr erinnern. Der zum Hinduismus übergetretene Gitarrist John McLaughlin behauptete, dass ein Geist hinter der Musik seiner Band Mahesh Vishnu Orchestra stehe. Er berichtete, in Anführungsstriche, als wir eines Abends gerade spielten, trat plötzlich ein Geist in mich hinein. Und ich spielte, aber es war nicht mehr mein eigenes Spielen. Ein anderer weltbekannter Gitarrist bekennt, Anführungsstriche, manchmal stehe ich auf der Bühne und ich habe das Gefühl, als wäre ich es gar nicht, der dort Gitarre spielt, sondern der Mann, der dort spielt, sieht zwar so aus wie ich, spielt auch so wie ich, aber ich bin es nicht. Ich habe das Gefühl, als beobachte ich mich selbst von außen her, als stünde ich neben der Person, die dort Gitarre spielt. Und ich wundere mich selbst über die Melodien und Improvisationen, die die Person an der Gitarre dort spielt. Ähnliches weiß der berühmte Rockdrummer Ginger Baker zu berichten. Er sagt, es passiert recht oft, dass ich das Gefühl habe, dass nicht ich mein Instrument spiele, sondern irgendetwas spielt mein Instrument. Und dasselbe Etwas spielt auch die anderen Instrumente unserer Band. Damit meine ich, wenn ich sage, es ist manchmal angsterregend. Anmerkung des Verfassers. Jeder, der sich in okkulten Phänomenen auskennt, erkennt hier auf den ersten Blick untrügliche Kennzeichen dämonischer Kontrolle. Jim Steinman, Komponist von Beatlov, bekannte, jetzt wieder seine Worte, ich bin schon immer vom Übernatürlichen fasziniert gewesen. Und ich habe Rock immer schon als das ideale Medium dafür empfunden. Eine sehr aufschlussreiche Auskunft. Ideales Medium Rockmusik für okkulte Dinge, für Übernatürliches. Peter Bob Larsen, der vor seiner Bekehrung selbst aktiver Rockmusiker war, zeigte sich anhand seiner Beobachtungen und Recherchen, die Erschreckendes zutage brachten, zutiefst besorgt. Er sagt, Satan weiß, dass wenn er in diesen letzten Tagen vor der Wiederkunft Christi wirkungsvoll arbeiten will, er Kontrolle über die Jugend gewinnen muss. Satan benutzt Hardrock, um diese Generation en masse zu beherrschen. Mit meinen eigenen Augen habe ich Jugendliche gesehen, die beim Tanzen zu Rockmusik und Dämonen besessen wurden. Dies war besonders bei Mädchen beobachtbar. Man muss wissen, dass Frauen medialer veranlagt sind als Männer. Deshalb auch hier diese Auswirkung, dass also besonders es bei Mädchen beobachtbar war. Von einer jungen Dame dürfte man erwarten, dass sie beim Tanzen einigen Abstand bewahrt. Ich habe jedoch Teenager-Mädchen beobachtet, die in krampfartige Zuckungen verfielen, die nur durch die Manifestation dämonischer Aktivität erklärbar waren. Es gab mir Furcht ins Herz, als ich solche Dinge geschehen sah, während sie zu meiner Musik tanzten. Damals war er noch Profi in der weltlichen Rockmusik. Ein Dämon ist nicht gezwungen, sagt er, permanent in einer Person zu verbleiben. Wenn ich diese Person aber in die Rhythmen und Rockmusik fallen lässt, wenn die Person sich in Rhythmen und Rockmusik fallen lässt, vermag der Dämon augenblicklich einzutreten, richtet moralische und geistliche Verheerung an und verlässt die Person erst dann wieder. Am Freitag und Samstagabend gewinnt der Teufel über tausende junger Leben dämonische Kontrolle, sagt er. Im Hinduismus gibt es ein Selbstverstümmelungsritual, Thai Pusan genannt, wobei die Hindus unter stundenlangem pulsierenden Rhythmus von Trommeln ihre Körper mit Messern, Nadeln, Haken und Speeren durchbohren. Bob Larsen berichtet von seinen Beobachtungen in Singapur. Diejenigen, die sich nicht marterten, schauten zu und tanzten. Dutzende von Jugendlichen wirbelten wild umher und verführten die gleichen Gebärden, die ich bereits bei den Tänzen amerikanischer Jugendlicher beobachtet hatte. Der Rhythmus der Musik war in dem gleichen pulsierenden und synkopierten Tempo, wie er auch im Hardrock gebräuchlich ist. Was dort in Singapur geschah, kann ebenso bei den meisten Teenager-Tänzen in Amerika beobachtet werden. Ich habe das nicht gesagt, er sagt das. Im Hinblick auf den Rock'n'Roll spielen in erster Linie die afrikanischen Kulte eine überaus wichtige Rolle. Die Encyclopaedia Britannica traf diesbezüglich eine sehr deutliche Feststellung. Dort heißt es, die Besessenheitstänze Afrikas haben die neue Welt erreicht. Während dieser Tänze bemächtigt sich eine afrikanische Gottheit des Tanzenden und erzeugt einen wahnsinnigen Tanz, entsprechend dem Charakter des Gottes. Das war der Bericht von gestern Abend, den wir noch hatten, ja? Berichtet worden, nicht von den Voodoo-Tänzen. Ist es genau das, ja. In der Fachzeitschrift Medizin heute erschien ein höchst aufschlussreicher Artikel unter dem Titel Musik als Droge und Umweltschmutz, in dem anhand von Untersuchungen festgestellt wurde. Da heißt es, aufjaulende Seitentöne, elektronisch verstärkte Gitarren, hektisches Staccato von Schlagzeugen lassen die Nerven vibrieren, schalten jegliches Denken aus. Beat- und Rockmusiker verwandeln ihre meist jugendliche Zuhörerschaft eine kreischende Monstrosität. Ohnmachtsanfälle werden als Erfolg gewertet. Der Arzt Dr. E. Knaul ergänzt, die Kontrolle über die Körperfunktion geht verloren. Ein Zustand der Verzückung mit epilepsieartigen Gliederzuckungen, Heulen, Beißen, Lachen, Einnässen und Zerreißen der Kleider wird als Glücks- und Lusterlebnis empfunden. Rolling Stones, eine Truppe, die heute noch rumreist, die Rolling Stones haben sich zumindest zeitweise auf den Flirt mit dem Satanskult eingelassen. Bereits 1967 waren sie mit dem LP-Titel Satanic Majestic Request den Wünschen ihrer satanischen Majestätin nachgekommen. Es gibt so Jugendzeitschriften, die heute sehr verbreitet sind, da werden so die Stars, die Songschreiber und so weiter, werden so ein bisschen interviewt, um dass sie den Teenager schon so ein bisschen schmackhaft zu machen. Ja, und das interessiert sie auch, das Lesen, das ziehen die rein wie Honig. Ich habe nochmal so einen Ausschnitt, das gibt deren viele, ja. Interviews des Monats heißt es da, in einer Jugendzeitschrift, Junge Zeit heißt das. News and Names heißt es da. Interview des Monats, ich will den Namen gar nicht nennen, wird interviewt. Der Interviewer sagt, du hast mal gesagt, dass du deine besten Songideen im Halbschlaf hast. Wie erklärst du dir das, dass diese Schlaflieder, in Anführungsstriche, alles andere als müde klingen und zudem noch Welterfolge werden? Also, als Schlaflieder habe ich meine Songs auch nicht geschrieben, sagt er. Es ist bei mir einfach so, dass ich, um kreativ sein zu können, mein Gehirn so weit relaxen lasse, wie nur möglich. Und kurz bevor ich dann einzuschlafen beginne, fallen mir die besten Songideen ein. Weiter, ich kürze das ein bisschen ab. Von dir weiß man, dass du gläubig bist. Ein Gläubiger. Nun ja, ich glaube daran, dass es etwas zwischen Himmel und Erde gibt, das mit rationalem Denken nicht erklärt werden kann. Ich nenne es die fünfte Dimension, während andere es vielleicht als Gott bezeichnen. So gesehen empfinde ich mich durchaus als gläubigen Christen. Die jungen Leute schlucken das. Ein christlicher Musiker. Einen tollen Song geschrieben. Hört das mal an. Und dann haben sie ihre Walkmans auf, nicht? Und nuckeln an der Babyflasche, an der akustischen. Das geht rein. Und wenn es noch christlich gefärbt ist, ja, dann muss es ja gut sein. Dann Ausbrüche von Jugendlichen, die dieser Musik anhängen. Ein junger Mann, Martins, sagt, ich träume von einer nationalsozialistischen Gesellschaft, ein rechtsgerichteter, ne? Ich träume von einer nationalgerichteten Gesellschaft. Nationalsozialistisch, aber nicht faschistisch. Da ziehe ich also klare Grenzen. Auf dieses politische System bin ich durch meine Suche nach Harmonie gekommen, sagt er. Diese Harmonie innerhalb der Gesellschaft, dass wirklich alle gleichgeschaltet sind. Und trotzdem noch ein bisschen individuell verschieden. Dieses Gemeinschaftsgefühl ist ein mystisches Gefühl, sagt er. Wenn sich jeder zu allen gleichwertig fühlt und sich dazugehörig fühlt, dann ist das ein mystisches Gefühl, mystisches Erlebnis. Das wird dadurch, dass die Leute auch äußerlich und in Gedanken gleich sind, vereinfacht. Dass die Leute die gleichen Ideale haben, die gleiche Erziehung, dann, dass sie gleich aussehen müssen, dass alle blaue Augen haben oder so. Dass alle dieselben kulturellen Werte haben. Man müsste das Bewusstsein völlig umkonstruieren, zum Beispiel durch die Medien, in denen im Fernsehen Filme gezeigt werden, in denen dieses Gemeinschaftsgefühl erfordert also unmissverständlich die emotionale Gleichschaltung durch die Medien. Ja? Das funktioniert. Mit Musik fantastisch zum Beispiel. Wir werden dann noch hören. Gregor hört am liebsten Heavy Metal mit starken melodischen Elementen und Texten, die sich um mystische Themen drehen. Gregor findet das märchenmäßig fantastisch, also fantasiemäßig. Sein Lieblingssänger ist Ronnie James, Dio, der ehemalige Sänger von Rainbow, der nach einem kurzen Gastspiel im Black Sabbath inzwischen eine eigene Gruppe namens Dio hat. Ich finde das mystisch, das Mystische finde ich auch gut, weil es in der Realität nur wenig gibt, was einen so fasziniert. Das gilt auch für den Spiritismus, sagt er. So mit der Musik hast du eine Chance, Ausflüge zu unternehmen, aus dem reinen analytischen Denken heraus ein bisschen auszubrechen, dir ein bisschen deine eigene Traumwelt aufzubauen. Das ist eine gute Möglichkeit, um mal abzuschalten. Gregor hört auch Slayer, auch so eine Gruppe, und ähnliche härtere Musik. Dann aber nicht, um sich zu entspannen, sondern um sich abzureagieren. Da gibt es zum Beispiel eine Gruppe, die machen das sogar so, dass die sich bloß drei Saiten über die Gitarre ziehen, sagt er. Weil die sowieso nur mit dem Plektrum darüber herschuppen. Das klingt dann ziemlich staccato, ziemlich abgehackt. Die Gitarre ist extrem verzerrt, dass es nur so gekratzt ist. Da ist dann auch keine Melodie mehr zu folgen. Da ist nur noch das Angeben von Tempo. Das ist wie ein Presslufthammer, sagt er. Das hat die Wirkung, dass du aufgeregt wirst, weil das viel schneller ist als dein Herzschlag. Und dann steigt der Blutdruck. Das kann die Wirkung haben, dass diese harten Gitarrenriffs die Leute unwahrscheinlich aggressiv machen. Aussprüche eines jugendlichen Rockfans. Ja. Noch ein paar Auszüge aus Aussprüche einer Großstadt-Schamanin. Hier ist das Bild. Die also interviewt wurde in der Zeitschrift Keyboards. Da heißt es, Überschrift, From New York, Dunks and Trunks, Rhythmuslektionen einer Großstadt-Schamanin. In Esoterikzentren genießt Gabriele Roth, so heißt die Dame, einen legendären Ruf. In jedem einschlägigen Shop findet man ihre 6 CDs, ihre 7. Tongis, Zungen, interessant, erscheint in Kürze. Und ihr auch ins Deutsche übertragene Buch, Das befreite Herz im Heine Verlag. Wir wollen jetzt hören, wie sie das Herz befreit. Einige Ausschnitte aus dem Interview. Die Leiterin des New Yorker Tanz- und Musiktheaters ist sie, sagt Folgendes. Es geht um Bewegung, aber nicht nur um Bewegung deines Körpers, sondern auch um das Bewegen deiner Psyche. Es geht mir darum, deinen Körper zu befreien, indem ich ihn dazu bringe, sich zu bewegen. Dein Herz ist dann natürlich auch beteiligt. Denn wenn sich dein Körper bewegt, dann bewegt sich wirklich, wenn er sich wirklich bewegt, bewegen sich auch dein Herz und dein Kopf und all deine Sinnesorgane. Alles gerät in einen Fluss. Es geht darum, dass du dir selber gegenüber ehrlich bist und dich nicht verstellst oder verkrampfst. Es gibt dafür im Deutschen ein schönes Wort, sich hingeben. Gib dich dem Beat hin. Gib dich dem Beat noch einmal hin und nochmal und nochmal. Und irgendwann hast du einen Zustand von Ekstase erreicht, der eine heilende Wirkung hat. Genau das ist es, was ihr anderen auch braucht. Tanzen und schwitzen und hoffen, dass man diesen Trancezustand erreicht. Verstehst du das? Knack den Safe, in dem deine Gefühle liegen. Und seit ein paar Jahren habe ich das Gefühl, dass die Jugendkultur auf demselben Trip ist. Ich fühle mich wirklich wie ihr psychischer Cheerleader. Denn die Leute, die zu meinem Workshop kommen, sind zum größten Teil erst knapp über 20 Jahre. Sie fühlt sich also als ihr Führer, nicht? Sie wollen Trance, Ekstase und Spiritualität. All das finden sie im Tanz und Rhythmus, in der Musik. Und alles, was ich ihnen sagen kann, ist, ihr braucht dazu keine Drogen. Denn sie hindern euch nur, euer Ziel zu erreichen. Trance und Ekstase könnt ihr auch so haben. Was ihr braucht, ist euer Körper. Wenn ihr euren Körper bewegt, bewegt sich auch eure Psyche und sie heilt sich von selbst. Also bewegt euren Körper und tanzt. Sie hat nicht Unrecht. Wir haben die Verbindung dieser drei Komponenten im Menschen: Geist, Psyche, Seele und Leib. Und die sind miteinander verzahnt. Wenn sich im leiblichen Bereich durch Tanz und durch rhythmische Musik, die ja auf die Körpernerven wirkt, vorwiegend, besonders Rockmusik und Techno noch mehr, dann bewegt sich natürlich auch der seelische Bereich nicht geistlich, sondern erst leiblich, körperlich gepolt. Ja. Es ist die Frage, die wir untersuchen müssen. Sie müssen das immer sehen. Auf dem Blickwinkel ist das für Gemeindemusik geeignet. Hier kann man das paaren mit christlichen Texten. Denn diese Musikparameter sind ja in der sogenannten christlichen Rockmusik nicht anders. Ich kann nachher christliche Rockmusik vorführen. Sie werden dieselben rhythmischen Bausteine und dergleichen wieder sehen. Techno, ein Pro-Techno-Freak, sagt Folgendes aus. Von Leuten, die keinen Bezug zum Techno haben, höre ich oft die Kritik. Das passiert doch gar nichts. Oder ist doch primitiv. Das drückt doch schon sehr eingefahrene Hörgewohnheiten aus. Wir sind es gewohnt, dass spätestens alle zwei Takte ein Harmoniewechsel zu kommen hat. Afrikanische Völker, zu denen Trommelrhythmik die meisten unter uns ebenfalls wenig Bezug haben, bezeichnen wir auch gerne als primitiv. Diese Überheblichkeit ist einfach nicht angebracht. Denn vieles, was wir nicht auf Anhieb verstehen, hat Qualitäten, die uns abhandengekommen sind. Das archaische Element, das Fallenlassen, das den Kopf abschalten, kann auch sehr positiv wirken. Techno funktioniert ähnlich wie Meditation. Die Monotonie gibt dir das eine Wort, das Om, das Tantra. Vokalsamples mit ganzen Sätzen oder Phrasen einzubauen, lenkt unnötig ab, weil man dann auf den Inhalt achtet. Außerdem ist es viel interessanter, einzelne Wörter oder Silben aus dem Kontext zu reißen und sie als rhythmisches Element zu benutzen. Durch das Herausreißen aus ihrer natürlichen Umgebung bekommen sie eine neue, unbekannte Qualität. Hochinteressant. Deshalb haben die in der Technomusik keinen Singsang, keine Melodien. Wenn Text da ist, wird er rhythmisch gesprochen, im Zeitraster der musikalischen Parameter. Zum Lebensgefühl. Techno ist nicht einfach eine Musikrichtung, sondern ein Lebensgefühl. Unsere Hinterfragung, ob dieses Lebensgefühl für unsere Gemeinden nützlich sein kann, in Verbindung mit geistlichen Texten. Nun, jetzt muss ich mich schnell fassen. Das andere machen wir im nächsten Vortrag.